Mein schlimmster Feind. Das Gespräch in der Herberge hatte Fatima aufgewühlt. Sie beschloss, eine Runde spazieren zu gehen und darüber nachzudenken, warum es so viel Leid auf der Welt gab. »Hey, pass auf, wo du hintrittst«, hörte sie plötzlich eine Stimme hinter sich. Fatima blieb stehen und sah einen Jungen in einem safrangelben Gewand. »Was soll das? Warum schreist du mich an?«, fragte sie. »Weil du fast auf eine Ameise getreten wärst«, sagte der Junge. »Tut mir leid, wenn ich dich erschreckt hab. Ich bin Anand.« »Oh, ich war so in Gedanken, dass ich weder dich noch die Ameise gesehen habe«, sagte Fatima verdutzt. »Ich bin Fatima. Und warum ist dir diese Ameise so wichtig?« »Ameisen empfinden auch Schmerz. Das weiß ich von meinem Lehrer.« »Und wer ist dein Lehrer? Ein christlicher Priester oder ein muslimischer Ulema? Und sag mal, wenn du dich so für den Schmerz einer kleinen Ameise interessierst, dann weißt du bestimmt auch, warum es so viel Leid auf der Welt gibt. Oder dein Lehrer kann es mir erklären.« »Mein Lehrer ist ein berühmter Gelehrter aus Sri Lanka«, sagte Anand. »Er bringt den Menschen Buddhas Ideen näher. Wir sind wegen der Versammlung des Khans hier. Nicht, dass mich der Götterstreit im Khan-Palast besonders interessieren würde. Ich versuche nur zu verstehen, woher all das Leid in der Welt kommt. Aber sehr viel schlauer bin ich noch nicht. Es ist einfach zu kompliziert. Ich meine, natürlich verstehe ich ein bisschen was vom Leiden. Wir leiden zum Beispiel, wenn andere Menschen uns etwas antun.« »Das ist ja einfach«, stimmte Fatima zu. »Wir leiden, wenn Feinde unser Land überfallen. Oder wenn uns jemand mobbt. Und wenn mein Vater mich anbrüllt, geht's mir auch mies.« »Aber ist dir schon aufgefallen, dass wir manchmal auch unglücklich wegen etwas sind, das wir uns selbst antun? Mein Lehrer sagt immer, dass wir unter keinem Fremden, keiner Nachbarin und keinem Familienmitglied so leiden wie unter uns selbst.« »Wirklich? Warum sollte ich mir denn selbst wehtun?«, fragte Fatima. »Stell dir mal vor, du musst noch etwas erledigen, bevor du dich mit deinen Freunden treffen kannst. Am besten wäre es doch, wenn du es möglichst rasch hinter dich bringst, damit du schnell los kannst, richtig?« »Richtig«, sagte Fatima. »Mein Vater gibt mir andauernd Rechenaufgaben und sagt, dass ich erst rausgehen darf, wenn ich sie gelöst habe. Er will unbedingt ein Mathe-Genie aus mir machen.« »Und geht's dir dann auch so, dass du dich gar nicht aufs Rechnen konzentrieren kannst, weil du die ganze Zeit an deine Freunde denken musst, die draußen Spaß haben? Du brauchst für die Aufgaben viel länger als sonst und kannst erst viel später raus. Und dann wirst du wütend auf deinen Vater, weil er dir das eingebrockt hat.« »Absolut, das kenne ich«, rief Fatima. »Und über mich selbst ärgere ich mich auch. Ich kapiere einfach nicht, warum meine Gedanken ständig abschweifen und ich es nicht schaffe, mich zu konzentrieren. Denn dann könnte ich die Aufgaben ruckzuck lösen und hätte frei. Manchmal schreie ich die Gedanken in meinem Kopf an, sie sollen endlich Ruhe geben. Aber sie nerven mich immer weiter.« »Geht mir genauso«, gab Anand zu. »Und ich verstehe auch nicht, woher die blöden Gedanken kommen. Ich meine, wer setzt sie mir in den Kopf?« »Gute Frage«, sagte Fatima. »Mein Vater verursacht diese blöden Gedanken jedenfalls nicht. Ob ich sie mir selbst ausdenke? Aber sie ärgern mich ja. Warum sollte ich Gedanken produzieren, die mir nicht gut tun?« »Das fragt mich mein Lehrer auch immer«, sagte Anand. »Aber ich finde darauf keine Antwort. Vor einem Jahr zum Beispiel hat mich mein bester Freund Tashi in einer großen Runde beleidigt. Wir haben gerade Kuchen gegessen. Und Tashi sagte, ich fresse wie ein Schwein. Und alle anderen haben sich gar nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Es war nur diese eine kleine Bemerkung. Die Sache ist schon ein Jahr her und Tashi hat sie wahrscheinlich längst vergessen.